Ja, hier ist eigentlich alles, was so zu mir gehört. Teile meiner Vergangenheit, Sachen, die ich auch benutze. Das ist ein selbstgedrechselter Kerzenständer von meinem Vater. Ein Mordsding. Tapewechsel. Kassette. Ja, das ist eine Berlin-Wack-Kassette. Eine Originale. Ein bisschen lauter. Oh, ja, zum Beispiel da auch. Kann ich dir ja mal eben zeigen. Wow. Du hast es ja voll raus im Rhythmus. Ja, im Harlekin gelernt. Das muss ich für den Johannes filmen. Darf ich das filmen? Klar. Guck mal. Später, noch bei Henrik in der Staatsgalerie. Aber ich sehe auch ganz viele alte Kassetten und Schallplatten, CDs und so iTunes-Downloads sind nicht deins. Nee, iTunes gar nicht. Ich habe ein paar CDs hinten zu stehen, so Sachen, die nicht auf Vinyl erschienen sind. Aber nee, ich finde das unsinnig. Deswegen bin ich ein großer Vinyl-Liebhaber, weil das hat für mich auch einfach eine haptische Qualität, eine Platte auszupacken, sie aufzulegen, das, was viele nervt, sie umzudrehen. Hast du denn hier draußen dann quasi eine Art Museum zu stehen? Ein Punk-Museum? Oder lebt es durch deine Arbeit und durch dich trotzdem noch so ein bisschen weiter, diese Bewegung? Also du saßt mal für die Zuhörer hier draußen. Das hat Also. damit zu tun, dass wir hier in der Küche sitzen und die Galerie 2 Räume weiter weg ist. Also ich lebe hier nicht auf dem Land. Ja, nee, also die Gründung der Galerie, die hat ursächlich mit Punk zu tun. Auch der Name Staatsgalerie Prenzlauer Berg ist einfach ein klarer Fall von Amtsanmaßung und eine ganz klare Reaktion auf die vielbeschworene, viel zitierte Gentrifizierung im Bezirk. Ich glaube nicht, dass ich Punk bin. Aber trotzdem kommen Leute wie ich immer noch her und fragen danach, wie konnte das passieren, dass dir das so lange nachhängt? Wie konnte das passieren? Oft sind es übrigens auch nur Studenten, die darüber was schreiben oder auch inzwischen Doktoren der Ethnologie, oder auch Anthropologie, die sich dafür interessieren. Und das ist natürlich dann auch wieder spannend. Also wenn sich jetzt inzwischen Ethnologen dafür begeistern. Kannst du dich kurz dazu setzen? Ich wollte dich auch noch ein, zwei Sachen fragen. Schönes Video. Interviewe jetzt noch einmal Annes Sohn Edward. Ja? Ja. Ist bei euch das so ein bisschen umgekehrt? Eigentlich machen sich ja Mamas Sorgen um ihre Kinder. Doch, ich denke, sie hat sich auch immer Sorgen gemacht, aber inzwischen bin ich aus dem Alter raus und sie ist vielleicht jetzt langsam im Alter drin. Was machst du dir denn für Sorgen? Dass sie nicht mehr vernünftig nach Hause kommt. Hast du das Gefühl, ihr steckt auch noch so ein bisschen von den alten Hippie-Wurzeln? Hat sie die so mitgenommen in ihr Alter? Auf jeden Fall. Ein totaler Freigeist. Das sagt alles. Ist doch süß, sowas vom Sohn zu hören. Das hat was. Ich hätte es ganz genauso nochmal gemacht.